Trainer, halb und rund. 10 Jahre später, halber Mund. Träume, Wünsche, Fantasie. Was sie wollten, sie kriegen es nie. Keiner schaut zurück. Ist zu spät. Hinter ist Hoffnung, alles verweht. Lutscht dann ihre Seelen aus. Spaß nahm ab mit jedem Jahr. Gier nach Geld und Macht jetzt wahr. Keiner schaut zurück. Ist zu spät. Kindheit, Hoffnung, alles verweht. Ausverkauf vom Glück. Vorsicht, Kinder, auf der Hut. Erwachsen sein, mich selbst.